Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Eigentlich wollte Julius Caesar den Nachmittag entspannt mit Kleopatra auf der Chaise Longue verbringen. Doch die schlechten Nachrichten, die ihm sein Admiral überbringt, verderben ihm gründlich die Laune. Du Hornochse, Riesenross, Schnarchtüte! Warum bin gerade ich von so blöden Hammeln umgeben? Oh, großer Caesar, ich bitte dich! Königin Kleopatra, vor dir steht Gracchus Submersus, der größte Hanswurst Roms, dem man soeben das herrlichste Boot der Flotte geklaut hat. Meines! Großer Caesar, das ist doch nur so eine Art Leasing. Leasing? Lies besser in meinem Buch über den Krieg nach, dann weißt du, was jenen Barbaren blüht, die versuchen, sich ihre Freiheit zu leasen. Eine Handvoll Meuterer, die nicht weit kommen werden. Oh, göttlicher, oh, großartiger Caesar. Beim Jupiter, bring das Boot zurück, Gracchus Submersus. Sonst darfst du auf ewig Boot fahren. Als Galeerensklave nämlich. Ich werde alles wieder ins rechte Lot bringen. Oh, Wunder aller Wunder. Oh, allergrößter Caesar. Unter tiefen, untertänigen Verbeugungen verlässt Submersus den Raum. Wenn man erfährt, dass mein eigenes Schiff von Sklaven gestohlen wurde, bin ich das Gespött der gesamten antiken Welt. Aber das ist doch bereits der Fall. Wunder aller Wunder, o allergrößter Caesar. Wie? Ist doch bereits der Fall? Naja, dieses von unbeugsamen Galliern bewohnte Dorf, das nicht aufhört im... Schon gut, die Kommentare mache ich lieber selber. Während Caesar nun zum entspannten Teil des Nachmittags übergeht, begegnet der gescholtene Aquis Submersus auf dem Flur seinem Vizeadmiral Prospectus. Der hatte an der Tür gelauscht. Kein guter Abgang, was, Admiral? Das könnte eine Freikarte für den Zirkus mit Teilnahme an der Löwennummer werden. Vizeadmiral Prospectus! Du bist nichts als ein Hornochse und ein Speckknödel! Und du wirst mir dieses Schiff zurückbringen, falls du nicht am Ruder einer Galeere enden willst. Während in Rom der berufliche Druck von oben nach unten weitergegeben wird, entfernen sich die Meuterer an Bord der geklauten kaiserlichen Galeere immer weiter vom Ort ihrer Gefangenschaft. Niemals wieder werden wir Sklaven Roms! Niemals! Ich, Spartakis der Grieche, schwöre bei allen Göttern des Olymps, euch auf dem Weg der Freiheit anzuführen! Freiheit gut und schön! Aber ich möchte gerne wissen, wohin wir jetzt eigentlich schippern. Compris? Recht hat er. Ich mach keinen Schlag mehr, wenn ich nicht weiß, wohin. Gottverdommelte Dom. Es wäre eine köstliche Idee zu machen, einen kleinen Sturm in unserem Hirn. Wäre es nicht? Er meint wohl ein Brainstorming. Einverstanden. Jedermann ist frei, seine Meinung zu äußern. Wo wollt ihr an Land gehen? Hispanien! Einer nach dem anderen beim Zeus! Warum sich nicht für Mauretanien als Refugium erwärmen? Compris? Hombre! Hispanien ist viel sicherer! Hey, Mannekens! Wollt ihr nicht zu uns Belgiern kommen? Der Wein aus Trier, den lob ich mir! Alle mal herhören! Wir müssen dorthin gehen, wo die Römer nicht sind! Dabei sind sie so gut wie überall, wie man weiß. Mein Gott, da kommt mir eine wundervolle Idee. Tifex, mein Onkel in Britannien, hat mir erzählt von einem gallischen Dorf in Aramarica, welches besitzt einen magischen Trank, der den römischen Legionen verwehrt, das Eindringen. Wenn das wahr ist, was du sagst, dann lasst uns zu diesem gallischen Dorf aufbrechen. Einverstanden! Einverstanden! Und so ändert Caesars wunderschönes Traumschiff seinen Kurs und steuert geradewegs Aremorica an, um bei den unbeugsamen Galliern Zuflucht zu suchen. In dem kleinen gallischen Dorf ahnt man davon selbstverständlich noch nichts und geht seinem gewohnten Alltag nach. Es geht doch nichts über einen leckeren Wildschweinbraten als Mittagsimbiss, nicht Obelix? Lecker. Aber heute Nacht hatte ich einen schrecklichen Albtraum. Ich habe geträumt, dass Julius Caesar all seine Garnisonen rund ums Dorf abgezogen hat. Das kommt von deiner schlechten Verdauung, Obelix. Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst nicht mehr als 3 Wildschweine vor dem Schlafengehen essen? Aber unter 4 kann ich nicht einschlafen. Ach was? Es war ja nur ein Albtraum. Und selbst wenn es tatsächlich so... Wie tatsächlich? Naja, ich meine ja nur, vielleicht könnten wir dann in dauerhaftem und verdientem Frieden leben. In Frieden leben? Komm, Idefix. Mit Leuten, die mit dem Feind paktieren, wollen wir nichts zu tun haben. Was? Obelix, warte! Sei doch nicht gleich eingeschnappt. Das war doch nur Spaß. Nein, Herr Asterix. Du hast das Andenken an die großen gallischen Kriege gegen die Römer beschmutzt. Du spinnst wohl! In dem Moment unterbricht ein Warnruf den Streit der beiden. Alarm! Die Römer greifen an! Glücklicherweise haben die Römer mehr Verstand als du, Herr Asterix. Das werden wir sehen. Komm, Obelix, wir gehen zu Majestix. Ich hab sie gesehen. Die 4 befestigten Römerlager haben ihre Truppen auf der Ebene hinter dem Wald zusammengezogen. Komisch. Nichts ließ darauf schließen, dass sie einen Angriff planen. Aber nun gut, seid bereit. Miraculix, kannst du den Zaubertrank ausschenken? Ich habe sogar 2 Kessel vorbereitet, obwohl in diesem Fall einer genügen dürfte. Wenig später stärken sich unsere Helden einer nach dem anderen mit dem Zaubertrank. Nach Asterix wäre Obelix an der Reihe, jedoch... Nein, Obelix, du bekommst auch diesmal nichts davon. Nur weil ich als Kind in den Topf gefallen bin, mein Lieblingsherr. Armer Obelix. Auch wenn die Wirkung bei ihm ewig anhält, was macht das schon aus, wenn er mal ein Schlückchen trinkt, O Druide? Es können ernsthafte Nebenwirkungen auftreten, gegen die all mein Wissen machtlos wäre, Asterix. Und so marschieren die Gallier, erstaunlicherweise ohne Obelix, den Römern entgegen. Deren 4 Garnisonen haben sich derweil vor ihrem neuen Kommandanten aufgestellt, dem Vizeadmiral Prospectus. Legionäre! Ich bin hierher gekommen, um euch wieder Disziplin beizubringen. Die wahre Stärke der römischen Nation. Fangen wir gleich an. Achtung! Jawohl! Nehmt euch in Acht, Römer! Ja! Was soll denn das? Erklärt mir doch mal, Römer, warum wolltet ihr uns angreifen? Wollten wir gar nicht. Wir wollten doch nur die Parade für den Empfang von Admiral Aquis Submersus einüben. Na, dann sag doch deinem Admiral Sub irgendwas, dass hier nur einer Paraden macht, nämlich wir. Nachdem unsere Helden 4 römische Garnisonen wie üblich dem Erdboden gleichgemacht haben, kehren sie plaudernd in ihr Dorf zurück. Ich finde, die Römer haben viel von ihrer Rüstigkeit verloren. Wohl wahr. Und ihre Augen strahlen keinen Glanz mehr aus. Also Miraculix, ich finde es ungewöhnlich, dass sich Obelix eine solche Gelegenheit entgehen lässt. In der Tat, etwas beunruhigend. Ich bin sicher, es ist ihm etwas Ernsthaftes zugestoßen. Mir schwan fürchterliches Asterix. Schnell, komm mit. Besorgt folgen unsere Helden Miraculix in seine Hütte. Ah, genau das hatte ich befürchtet. Obelix hat den zweiten Kessel Zaubertrank ganz allein geleert. Und ist daraufhin zu Stein erstarrt. Er hält den Kessel noch in den Händen, als nehme er gerade den letzten Schluck. Miraculix löst ihn aus Obelix Armen. Aber das ist ja schrecklich. Sein Körper ist aus Granit. Ich befürchte das Schlimmste, Asterix. Sprich mit uns, Obelix. So, sag doch was. Armer Obelix. Hinkelsteine hauen und dann selber einer werden. Das ist zu viel. Ich stimme ein Klagelied an. Wenn du deine Stimmritze auch nur zu einem Ton zwingst, hat sich's ausgeleiert. Habt ihr denn gar keine Achtung vor dem armen Obelix? Wir können ihn doch nicht so lassen. Leider doch. Tragt ihn in seine Hütte. Ich werde inzwischen Kräuter sammeln, um das Unmögliche zu versuchen. Die Nachricht von Obelix' Schicksal verbreitet sich im Dorf wie ein Lauffeuer. Unter der Anteilnahme der Bewohner wird der Versteinerte in seine Hütte getragen. Hier wacht Asterix die ganze Nacht über an seinem Bett, während Miraculix aus den gesammelten Kräutern einen hoffentlich heilsamen Trank zubereitet. Hat er sich noch immer nicht gerührt? Leider nein. Dann können wir nur noch auf die Wirkung dieses Trankes hoffen, Asterix. Er wird hoffentlich in den Stein eindringen. Du glaubst wohl nicht recht dran. Du weißt doch, Asterix, ich hatte noch nie einen solchen Fall wie den von Obelix. Du bist der klügste Druide der Welt, Miraculix. Idefix und ich, wir sind ganz sicher, dass du Obelix aus dieser Lage befreien wirst. Dein Wort in Teutates Ohr, Asterix. Zur gleichen Zeit erreicht Admiral Submersus Gallien und wird von seinen Sklaven ins Lager Aquarium getragen. Er ist schockiert über den Zustand der frisch verprügelten Truppe. Was ist denn das für ein Sauhaufen hier? Erklär dich gefälligst, Prospektus! Nun ja, ganz einfach. Wir wollten gerade gemütlich paradieren, als plötzlich... Ja! Erzähl mir bloß nicht, dass euch diese Handvoll Gallier dort drüben in diesen desolaten Zustand versetzt hat. Tatsache ist, dass ich diese Handvoll am eigenen Leib zu spüren bekommen habe, Admiral. Ach, Schnickschnack! Wir müssen reden. Admiral Aquis Submersus, sag mir doch bitte, was wir in diesem Land von Spinnern sollen. Unsere Flotte folgt der Galeere Cäsars, die sich den hiesigen Gestaden nähert. Es darf als sicher gelten, dass die Meuterer bei den unbeugsamen Galliern Zuflucht suchen wollen. Verstanden. Sobald sie an Land gegangen sind, erobern wir das Schiff zurück. Das ist schlicht genial. Und was die Meuterer betrifft, so wird mir schon etwas einfallen, womit ich sie bei den Galliern auslösen kann. Dann schaffen wir sie zurück auf die Galeere. Das hingegen erscheint mir weniger genial. In der Hütte von Obelix hat man ganz andere Sorgen. Noch immer keine Besserung? Nein, nichts. Probieren wir etwas anderes. Vielleicht kann ein Psychoschock, eine starke Erregung, an seinem Zustand etwas ändern. Und so wurde Gute Mine gebeten, für Obelix das köstlichste Wildschwein zu braten. Doch der betörende Duft seines Lieblingsessens haucht dem Versteinerten kein neues Leben ein. Langsam mache ich mir wirklich Sorgen. Versuchen wir noch etwas anderes. Falbada ist gerade zu Besuch bei ihren Eltern. Ich habe sie gebeten, mal vorbeizuschauen. Tritt ein, mein Kind. Och, der Ärmste. Aber selbst in diesem Zustand sieht er noch entzückend aus. Jetzt übertreibt sie aber. Ein Küsschen auf deine Nase. Das liebst du doch so sehr, nicht wahr? Doch leider... Es ist geradezu demütigend für mich, wie er dabei kalt wie Marmor bleiben kann. Das war auch nichts, Asterix. Während im Dorf unserer Helden Guterer teuer ist, nähern sich die Meuterer auf Cäsars gestohlener Galeere der gallischen Küste. Und sie sind nicht allein. Römische Galeere hinter uns! Sie folgt uns schon lange. Es wird Zeit, dass wir unser Ziel erreichen. Bist du sicher, dass du das Dorf der Unbeugsamen wiedererkennen wirst? Good boy! Es ist das einzige gallische Dorf mit einer Hütte auf einem Baum. It's very easy. Ist es nicht? Dorf in Sicht! Dort! Compris! Gut! Wir steuern das Boot in eine kleine Bucht und verstecken uns dort. Um unnötiges Risiko zu vermeiden, gehe ich allein zu den Galliern. An Bord des römischen Verfolgerbootes wird das Verhalten der Meuterer genau beobachtet. Ausgezeichnet! Sie gehen an Land. Dann ist Cäsars Schiff unbewacht. Gebt dem Admiral im Lager Aquarium das verabredete Signal. Aber wie wollen Sie das bloß machen, Kapitän? Mit römischem Genie, du Grünschnabel. Zündet die Fackeln an und gebt ein Rauchzeichen. Gesagt, getan. Zu dumm nur, dass der damit beauftragte Sklave versehentlich das Segel und damit das ganze römische Schiff in Brand setzt. Das gewaltige Rauchzeichen wird im Lager Aquarium bemerkt und die Rückeroberung von Cäsars Galeere in aller Ruhe vorbereitet. Doch so einfach wird das nicht. Und so hoffen wir, dass ihr uns aufnehmt, bis die Römer uns vergessen haben. O Majestix. Da hast du bei uns an die richtige Tür geklopft, Spartacus. Denn dank unseres tiefen Pflichtgefühls gegenüber den unterdrückten Völkern, den Märtyrern und weisen Kindern eines ausradierten Vaterlandes beherbergen wir all jene, die unter den brutalen Stiefeln der römischen Legio... Sagtest du eben, dass du die Galeere von Julius Cäsar geschartert hast? Genau das. Und er tobt vor Wut. Er will sein Schiff natürlich wiederhaben. Schnell, wir müssen alle Dorfbewohner zusammenrufen. Ich gebe noch eine Runde Zaubertrank aus. Frisch gestärkt heben unsere Unbeugsamen wenig später Cäsars Prachtgaleere aus dem Wasser und tragen sie im Laufschritt in ihr Dorf. Die erneute Schiffskaperung bleibt nicht unbeobachtet. Ave, Admiral Aquis Submersus. Wie immer hast du das Richtige vorausgesehen. Die Meuterer sind vor dem Dorf der Unbeugsamen vor Anker gegangen. Die aber haben Cäsars Galeere geschnappt und hinter ihren Dorfpalisaden in Deckung gebracht. Och, bei allen Göttern des Höllenfeuers! Ich hoffe nur, dass auch du dein Schiff vor diesen Wilden in Sicherheit gebracht hast. Ja, Oh ja, es ist wie geplant vollständig abgebrannt, um das Signal zu setzen, Admiral. Was? Admiral, kommt wieder zu euch. Ich hoffe, du magst Zirkusvorführungen, Kapitän. In der Zwischenzeit kehrt Asterix in die Hütte seines versteinerten Freundes zurück. Ich habe Hunger. Obelix, endlich. Aber unglaublich. Sag, dass das nicht wahr ist. Was denn? Ich habe Hunger. Rühr dich nicht vom Fleck. Ich bin gleich zurück. Unglaublich, was Obelix so alles passiert. Drei Wildschweine, aber gut durch, bitte. Asterix alarmiert die Dorfbewohner. Obelix ist wieder lebendig, aber jetzt sieht er aus wie als Kind. Ich verstehe das nicht. Ich muss mich irgendwie vertan haben. Ihr werdet es gleich sehen. Er ist nicht größer als ein Vierjähriger. Sag mal, Miraculix, könntest du mir vielleicht auch so eine klitzekleine Verjüngungskur verpassen? Sagen wir mal, auf 20 Jahre oder so? Bei den Dummheiten, die ich zurzeit begehe, könntest du dabei auch leicht 20 Jahre älter werden, Majestix. Asterix, das ist ja furchtbar! Hilf mir! Ich komme! Obelix steht vor seinem Bett inmitten seiner jetzt viel, viel, viel zu großen Hose. Schau mal, wie ich abgenommen habe. Ein Würstchen bin ich. Du hast nicht abgenommen, Obelix, sondern bist wieder so, wie du als Kind warst. Heute erntest du die Folgen deiner Gier. Ich will aber nicht. Ich will Wildschweine essen und Römer verprügeln wie früher. Komm, beruhige dich, Obelix. Ich bin sicher, Miraculix bringt das wieder in Ordnung. Doch zunächst muss Obelix neu eingekleidet werden und bekommt eine blau-weiß gestreifte Hose in Miniaturformat. Dann wird für sein leibliches Wohl gesorgt. Hier, damit du auf andere Gedanken kommst, habe ich dir einige Wildschweine gebraten. Du weißt, es sind noch zwei übrig von denen, die du bestellt hast. Ich habe gar keinen Hunger mehr. Jetzt ist alles aus. Ich kann nicht mal mehr drei Wildschweine verdrücken. Obelix! Armer kleiner Obelix. Ich habe gehört, was mit dir passiert ist. Aber das ist doch gar nicht so schlimm. Komm mal her. So, nun sind wir aber nicht mehr traurig, hm? Falbalas Kuss weckt Obelix Lebensgeister. Sofort sucht er im Steinbruch nach einem schönen Hinkelstein für sie. Doch die sind schwer. Und den wollte ich doch so gerne Falbala schenken. Siehst du, Idefix? Ich bin nicht mehr derselbe. Ich kann keine drei klitzekleinen Wildschweine mehr essen und keinen noch so kleinen Hinkelstein mehr hochheben. Für mich bleibt nur noch eines. Ich werde einsam und allein im Wald leben. Wenn du willst, kannst du mitkommen, Idefix. Die Römer, die Caesars Galeere noch immer zurückerobern wollen, sind zu einer grundlegenden Planänderung gezwungen. Und so kommt es, dass auch Vizeadmiral Prospectus mit seinen Soldaten im gleichen Wald unterwegs ist. Submersus geht mir auf den Wecker mit seiner Spinnerei, nach gallischen Geiseln zu suchen. Ich weiß ganz genau, was uns blüht, wenn wir auch nur einen einzigen von denen finden. Da kommt jemand. Schnell, alle Mann in Deckung. Stell dir vor, Idefix. Früher habe ich noch ganz alleine eine römische Legion platt gemacht. Und heute bin ich ein Schrumpfgeier. Da ist ja meine Geisel. Schnapp ihn! Schick, schick, schick, Römer! Aus alter Gewohnheit macht sich Obelix kampfbereit. Doch Prospectus hält ihn am ausgestreckten Arm mühelos auf Distanz. Schau mir einer dieses kleine Kerlchen an, das sich wohl für den unbezwingbaren Obelix hält. Aber ich bin Obelix! Und ich die Königin Kleopatra. Es gehört zwar nicht zu meinen Gewohnheiten, kleine Kinder als Geiseln zu nehmen, aber hier bleibt mir keine andere Wahl. Führt ihn ab! Es ist zwar keine fette Beute, aber trotzdem nützlich. Aua, verdammt! Muss dieser blöde Köter eigentlich auch mit? Nein! Ihr werdet schon sehen, wenn ich erst wieder groß und stark bin. Dann ist es. Im Dorf macht sich Asterix Sorgen um seinen Freund. Oh, Miraculix, ich habe Obelix seit Stunden nicht mehr gesehen und fürchte, dass er schon wieder Unfug macht. Auf jeden Fall kann er keinen Zaubertrank mehr zwitschern. Ich habe nämlich keinen mehr in Reserve. Aber wer weiß, vielleicht würde ihn der Zaubertrank wieder in seinen Normalzustand zurückversetzen. Auf dieses Wagnis lasse ich mich ein. Obelix hat schon genug gelitten. als dass ich an ihm noch mehr ausprobiere. Idefix, was ist los? Ist Obelix in Gefahr? Wenn ja, stecken die Römer dahinter. Ich gehe ihn suchen. Wir kommen mit dir, Asterix. Wartet aber bitte schön, bis ich einen neuen Kessel mit Zaubertrank zubereitet habe. Ich denke, ihr werdet ihn noch nötig haben. Kurze Zeit später sind unsere Helden gestärkt. Und auch Spartacus und seine Mannen dürfen in dieser Ausnahmesituation ein Schlückchen probieren. Dann folgen alle Idefix, dessen feine Nase sie direkt zum Römerlager führt. Ich hab's gewusst. Seht ihr? Hier wird Obelix gefangen gehalten. Zum Angriff! Die Gallier kommen! Wenn ich das als Gladiator gekonnt hätte, wäre in Rom einiges anders gelaufen. Endlich gibt's eine zünftige Keilerei, ihr Blödmanneken! Was wollt ihr denn eigentlich? Wo ist der kleine Gallier, den ihr entführt habt? Hättet ihr das nicht eher sagen können? Admiral Aquis Submersus hat sich mit ihm nach Rom eingeschifft, wo er ihn gegen Caesars Galeere tauschen will. Oh. Das hättet ihr eher sagen können. Tatsächlich nimmt das Schiff von Admiral Submersus bereits mit vollen Segeln Kurs auf Ostia, den Hafen Roms. Angekettet unter Deck befindet sich ein kleiner, sehr, sehr trauriger Gallier. Ach ja, ich bin wieder ein kraftloser kleiner Pimp. Die Römer zeigen keine Angst mehr vor mir. Und nun bin ich auch noch ihr Gefangener. Ich bitte dich, Asterix, komm! Und hilf mir! Worauf warten wir noch? Wir müssen schnell dieses römische Schiff einholen und Obelix befreien. Ein Schiff hätten wir ja. Dank Spartacus und seinen Leuten. Die Mannschaft und ich sind bereit. Wir nehmen sofort die Verfolgung der Admiralsgaläre auf. Ich werde euch diesmal auf der Reise begleiten. Mir kommt so eine Idee, wie ich dem kleinen Obelix helfen könnte. Schnell wird Caesars Galeere beladen und zum Strand getragen. Und nur wenig später stechen die Gallier mit Spartacus am Steuer in See. Hier ist eine Flasche mit Zaubertrank, Asterix. Ich habe außerdem ein ganzes Fass zubereitet, da ich dies unterwegs ja nicht machen kann. Gut, aus Vorsicht sollten wir es hinter die Fässer mit Trinkwasser stellen, damit keiner aus Versehen zu viel davon trinkt. Dank der Wirkung deines Zaubertranks werden wir die Galeere des Admirals schnell einholen, Druide. Ja, und sobald wir Obelix befreit haben, erzähle ich euch, wie wir ihm hoffentlich wieder zu normaler Größe verhelfen können. Doch auch ein kleiner Obelix kann Römer ganz schön auf Trab halten. Die ihm angebotene Nahrung in Form von Brot und Wasser lehnt er ab. Will nix. Ich esse nur Wildschwein, du Gurke. Er sagt, er isst nur Wildschwein mit Gurke, oh Herr. Was? Wildschwein? Sonst noch was? Der isst, was auf den Tisch kommt, oder er kriegt gar nichts. Darf ich mir erlauben, Eure Exzellenz darauf hinzuweisen, dass wir Gefahr laufen, unser einziges Lösegeld zu entwerten, wenn der Bengel nichts isst? Wie? Naja, nun gut. Du könntest recht haben, Prospektus. Man rufe mir Null Diätus, meinen Küchenchef und den jungen Gallier. Obelix und der Küchenchef werden an Deck gebracht. Null Diätus ist der beste Koch von ganz Rom. Er wird dem kleinen Barbaren schon seinen schlechten Geschmack austreiben. Wenn ich einen Vorschlag machen darf, ich empfehle als Vorspeise Spaghetti Vongole. Anschließend Minestrone. Als Hauptgericht Saltimbocca Romana mit Sättigungsbeilage. Und als Dessert Tiramisu. Ich will Wildschwein! Bei Apicius? Ich bin doch kein Schweinemetzger. Ich will aber Wildschwein! Du Von der Sorte gibt es nur einen einzigen und ausgerechnet den haben wir uns gegriffen. Man möge im nächsten Hafen anlegen und mir das erstbeste Wildschwein fangen, um dem da das Maul zu stopfen. Mit Wildschwein! Die Römer sind wohl oder übel in der Nähe des heutigen Brest zu einem Zwischenstopp gezwungen. Zur gleichen Zeit hält Asterix ungeduldig nach der Admiralsgaleere Ausschau. Eigentlich müssten wir sie schon längst eingeholt haben, Miraculix. Ja, eigenartig. Wirklich eigenartig. Wir haben den Ärmelkanal verlassen und sind schon fast an der Bretagne vorbei, ohne ein Segel am Horizont zu sichten. Das ist wirklich ungewöhnlich. Segel in Sicht! Geradeaus vor uns! Kommt die! Na endlich! Es geht los! Im festen Glauben, die Admiralsgaleere vor sich zu haben, rudern die Gallier, was die Riemen hergeben. Doch tatsächlich verfolgen sie das falsche Schiff. Ömische Galeere voraus! Solange es keine gallische ist. Das ist Cäsars Galeere. Ich erkenne sie. Wir sollten ihm die Ehre erweisen. Man kann nie wissen. Ave Cäsar! Ein weiterer Irrtum, der zu spät bemerkt wird. Denn jetzt rammt Cäsars Galeere das Piratenboot. Versehentlich, wie sich herausstellt, denn die Gallier hatten deren Flagge schlichtweg übersehen. Die Piraten erleiden wie üblich Schiffbruch und landen im Wasser. Dann hab ich was Falsches gesagt. Entschuldigen Sie bitte die kleine Delle, aber könnten Sie uns vielleicht sagen, ob Sie noch eine andere römische Galeere gesehen haben? Ich war die Ersten, aber jetzt ist es völlig wurscht, wenn noch mehr kommen. Römische Galeere, achten! Compris! Hinter uns? Kann das die Admiralsgaleere sein? Tatsächlich treffen die Gallier diesmal auf das richtige Schiff. Die Admiralsgaleere wird durch einen kurzen, kompromisslosen Schlagabtausch erobert und die Römer gefangen genommen. Idefix! Endlich! Obelix, alles klar? Ja! Mir knurrt nur ein wenig der Magen. So, die bist du los. Und jetzt komm her, du Lausebengel. Wer weiß, wie lange ich das noch mit dir machen kann. Als Asterix und Obelix zurück an Deck kommen, hält Miraculix den verprügelten Römern eine Standpauke. Römer, ihr sollt eure gerechte Strafe dafür erhalten, dass ihr ein wehrloses Kind als Geisel genommen habt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass es dabei um mich geht. Aber ich habe mit den Römern auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Ich verbiete euch, mich anzurühren. Ich bin zwar verantwortlich, aber nicht haftbar. Hey, und was soll eigentlich aus uns werden? Ich dich! Würde sich mal eine um die armen Schiffbrüchigen kümmern? Verflixt natürlich! Die Gallier helfen den Piraten an Bord. Dir, Kapitän, habe ich einen Vorschlag zu machen. Als Schadensersatz für euer Boot bieten wir euch Julius Cäsars Galeere mitsamt Besatzung an. Und was verdiene ich dabei? Cäsar wird derart glücklich sein, seine Galeere, seinen Admiral und seinen Vizeadmiral zurückzubekommen, dass er dich reich belohnen wird. Beim Gehirn meines Ziegenbocks, schlag ein, Junge. Ich wusste, dass wir eines Tages zusammen Geschäfte machen. Und so werden die Gallier Cäsars Galeere auf elegante Weise los. Genauso wie die römischen Admiräle, die den Rückweg nach Rom unter gehisster Piratenflagge antreten. Ich dulde keine Faulenzer hier! An die Ruderbänke wie alle anderen! Wenn Cäsar uns so sehen würde! Das wäre noch schlimmer! Keine Müdigkeit vor Schützenrömer! Die von den Galliern gekaperte Admiralsgaleere segelt in der entgegengesetzten Richtung davon. Du hast angedeutet, du hättest eine Idee, um Obelix zu helfen, O Druide. Stimmt. Die Zeit ist gekommen, um eine wichtige Entscheidung zu treffen, Asterix. Bist du wirklich ein guter Seemann, Spartacus? Ich denke doch. Ich bin Grieche. Könntest du und deine Mannschaft uns zu einer weit entlegenen Insel bringen? Wie heißt denn diese so weit entfernte Insel? Atlantis. Oh, ich dachte, dieser sagenhafte Erdteil ist schon vor langer Zeit im Meer versunken. Richtig. Aber eine Inselgruppe ist davon übrig geblieben. Auf einer dieser Inseln leben heute noch die letzten Atlantiden. Aber was hat dieses Atlantis mit Obelix zu tun? Die Menschen von Atlantis entstammen einer sehr alten Zivilisation und wissen weit mehr als wir. Das könnte für Obelix sehr nützlich sein. Einverstanden, Druide. Wir nehmen Kurs auf Atlantis. Aber die Mannschaft hätte gern noch etwas von deinem Zaubertrank. Aber selbstverständlich. Ich hole welche aus dem Reservefass. Oh, das müsste das Fass mit dem Zaubertrank sein. Wasser? Dann dieses vielleicht? Doch einige Fässer später... Auch dieses letzte Fass enthält nur klares Wasser. Sollte vielleicht... Oh, du meine Güte! Miraculix, der Zaubertrank ist weg! Also, ich habe nichts damit zu tun. Nicht zu fassen. Wir müssen ihn auf der anderen Galeere vergessen haben. Und die ist jetzt außer Reichweite. Ach was, dann fahren wir eben ohne Zaubertrank. Die Reise dauert halt etwas länger. Das ist alles. Und so beginnt eine lange Kreuzfahrt Richtung Süden. An den Gestaden von Spanien und Portugal entlang bis hinunter an die afrikanischen Küsten. Das dauert eine Weile. Doch eines Tages im Morgengrauen... Land in Sicht! Vor euch liegt das sagenhafte Atlantis. Seht nur, unser Begrüßungskomitee. Das sind ja Kinder, die auf Delfinen reiten. Ich bin die Atlanten! Wenig später betreten die Gallier die Insel und erleben die nächste Überraschung. Beim Teutates! Siehst du auch, was ich sehe, O Druide? Ja, es ist schon merkwürdig, dass uns nur Kinder empfangen. Ich glaube, ich träume. Meine lieben Kinder, könnt ihr uns sagen, wer der Herr dieser Insel ist und wie wir zu ihm gelangen? Das ist unser Hohepriester Guanchat. Folgt uns, wir führen euch zu ihm. Angeführt von Kindern und Zentauren begeben sich unsere Helden ins Landesinnere zu einer großen Palastanlage. Hier werden sie von einem älteren Herrn in Sandalen begrüßt. Willkommen, Freunde. Dank für euren Empfang, Hohepriester Guanchot. Wir kommen aus dem fernen Gallien. Ich bin der Druide Miraculix und das sind meine Gefährten Asterix und Obelix. Folgt mir, meine Freunde. Macht euch frisch und erholt euch ein wenig. Miraculix, sieh mal da, eine fliegende Kuh. Tatsächlich umkreisen gleich mehrere fliegende Kühe unsere Helden. Ich bitte dich, Asterix. Man braucht doch schließlich Milch, um all diese Kinder zu ernähren. Wenn die wenigstens fliegende Wildschweine hätten. Ja, ja, ich weiß, die Spinnen. Nehmt Platz, meine Freunde. Kommt es, dass Atlantis außer seinem Hohepriester nur von Kindern bevölkert zu sein scheint? All diese Kinder waren Erwachsene, die den Wunsch hatten, wieder zu Kindern zu werden. Wieder zu Kindern zu werden? Wie ist so etwas möglich? Seit vielen Jahrhunderten kennen wir das Geheimnis der ewigen Jugend und der immerwährenden Kindheit. Das Wissen der Atlantiden ist der einzige Grund für unsere Kreuzfahrt. Möchten auch Sie Ihre Kindheit zurückgewinnen? Im Gegenteil. Könnt ihr unserem Obelix wieder sein Aussehen als Erwachsener geben, das er durch einen Unfall verloren hat? Ich finde es komisch, dass jemand älter werden will. Doch auch wenn ich das Geheimnis des Elixiers der Verjüngung kenne, so weiß ich noch lange nicht, wie man älter wird. Ich kann da leider nichts für euch tun. Die Gallier hatten auf bessere Nachrichten gehofft. Schade. Dann haben wir also diese große Kreuzfahrt umsonst gemacht. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als in unser Dorf zurückzukehren. Beim Barte des Druiden, mein lieber Guanchot, dein Wissen grenzt gleichwohl an ein Wunder. Ich bedauere, dass es nicht ausreicht, euch zu helfen. Manchmal beneide ich ja unseren Freund Obelix, der sein Glück gar nicht zu schätzen weiß. Nun denn, jetzt müssen wir uns auf den Heimweg machen. Die Mannschaft wartet sicher schon. Du sagst es. Spartakis und seine Männer sind unseren Freunden zum Palast gefolgt. Wenn der Hohepriester es erlaubt, möchten wir gerne auf Atlantis bleiben, wo anscheinend unbegrenzte Freiheit herrscht. Einverstanden. Unter der voraussetzenden Bedingung, dass die gallischen Freunde keinem etwas von euch und der Existenz von Atlantis erzählen. Wir schwören, niemals davon zu sprechen, Guanchot. Ich bin überzeugt, du verstehst unsere Entscheidung, Asterix. Aber sicher, hier seid ihr wirklich freie Männer. Die Gallier verabschieden sich von den Meuterern und segeln Richtung Heimat. Währenddessen erreicht auf einem anderen Meer Cäsars Galeere ihr Ziel. Hafen von Ohm in Sicht! Endlich sind wir da. Ich kann nicht mehr. Hab Mitleid. Ich hab so Durst. Hol ihm was zu trinken, Dreifuß. Den Knaben müssen wir pflegen. Er ist sein Gewicht in Gold wert. Dreifuß humpelt unter Deck und kommt mit einer gefüllten Kelle zurück. Hier, du hast Glück, Römer. Das Wasser stammt aus unserem letzten Fass. Höchste Zeit, dass wir an Land kommen. Juhu! Mein Herr, Ziegenbock, was ist mit ihm? Der Schluck aus der Kelle verleiht Submersus ungeahnte Kräfte. Mit drei gezielten Schlägen haut er die Piraten K.O. und wirft sie über Bord. Cäsars Galeere gehört wieder den Römern. Ich fühle mich wie neu geboren. Mein Wort, Admiral. Ich könnte schwören, ihr habt von diesem berühmten Zaubertrank der Gallier geschluckt. Aber na klar doch. Der Zaubertrank. Meine Güte, mit ihm könnte ich alles schaffen. Sogar Cäsar vom Thron stürzen und Roms neuer Kaiser werden. Ich muss schnell handeln, bevor dieser Schwachkopf Prospektus es kapiert. Während Submersus unter Deck läuft, um sich das Fass mit dem Zaubertrank zu sichern, begegnen unsere Helden weit entfernt von Cäsars Galeere einem ganz anderen Schiff. Römische Galeere voraus! Ohne Ruderer können wir ihn nicht entkommen, Asterix. Vergiss nicht, dass ich noch Zaubertrank in meiner Feldflasche habe. Ich gebe euch Deckung. Habt keine Angst. Angst? Vor wem? Ruhig, Obelix. Gib auf dich Acht, Asterix. Ich habe eine böse Vorahnung. Zu Recht. Die Römer haben unsere Gallier auf der Admiralsgaleere gesichtet und feuern eine Kugel auf sie ab. Asterix wird am Kopf getroffen und geht K.O. Die Flasche mit dem Zaubertrank fällt über Bord. Jetzt haben die Römer leichtes Spiel. Ergebt euch, Gallier! Was habt ihr mit dem Admiral und seiner Mannschaft angestellt? Wer seid ihr? Wenn ihr meinem Freund Asterix auch nur ein Härchen krümmt, verschaffe ich euch Kreuzschmerzen! Ergreift den kleinen Burschen! Die Haifische, von denen es hier im Meer wimmelt, werden ihre Freude haben. Werft den Gallier mit dem gelben Schnauzbart über Bord. Nein, tu es nicht! Asterix! Asterix! Und dann geschieht es. Obelix wird größer und größer und ist auf einmal wieder ganz der Alte. Also, Idefix, ich habe das Gefühl, dass wir uns wieder richtig amüsieren werden. In gewohnter Manier schlägt Obelix die römischen Soldaten zurück auf ihr Schiff und in die Flucht. Miraculix, der die Feldflasche mit dem Zaubertrank aus dem Meer gerettet hat, klettert zurück an Bord und traut seinen Augen nicht. Obelix, was für ein Wunder. Wieso bist du wieder gewachsen? Ich weiß es nicht, vielleicht weil Asterix in so großer Gefahr war. Oh, er sieht etwas mitgenommen aus. Ach wo, ein Schlückchen Zaubertrank von Papi Miraculix und das gibt sich wieder. Obelix, was für ein Wunder! Die Freude unserer Helden ist groß, denn nun ist alles wieder gut und es kann mit voller Fahrt nach Hause gehen. Zur selben Zeit vermisst Vizeadmiral Prospectus auf Caesars Galeere seinen Vorgesetzten. Der Admiral ist jetzt wirklich überfällig. Mal sehen, was er da unten so lange treibt. Carrara! Er hat sich glatt in Granit verwandelt. Sowas! Er hat ein ganzes Fass ausgetrunken. Ich tippe auf kalkhaltiges Wasser mit Härtegrad 4. Das stimmt nicht ganz. Zu viel Zaubertrank hat Sumersus versteinert. Das Gute ist, jetzt bringe ich allein Caesars Galeere zurück. Und dafür befördert er mich mindestens zum Admiral. Doch im Hafen von Ostia sind ein junger Offizier und ein Kapitän ohne Schiff zur Strafwache abkommandiert. Und angesichts der immer noch gehissten Piratenflagge nehmen sie Caesars Galeere mit Feuerpfeilen unter Beschuss, setzen sie erfolgreich in Brand und versenken sie. Wollen wir mal großzügig sein und diese unverschämten und dummdreisten Piraten aus dem Wasser fischen. Aber das ist ja Vizeadmiral Prospectus. Höchstpersönlich. Und der Admiral ist unter mir, auf dem Grund des Meeres. Zieht ihn gefälligst drauf! Der versteinerte Submersus wird geborgen. Und das ganze Ausmaß der Katastrophe wird deutlich. Was für ein Unglück! Ich habe Caesars eigene Galeere versenkt! Allerdings bleibt nur noch auszuknobeln, wer von uns ihm die Heldentat meldet. Doch das war eigentlich egal. Denn alle Beteiligten endeten als Putzkolonne im Kolosseum. Dort wurde auch der versteinerte Submersus als größter Hanswurst Roms ausgestellt. Und auch für unsere Helden geht diese Geschichte langsam zu Ende. Wir sind nicht mehr weit weg von zu Hause, Obelix. Du musst nicht mehr so schnell rudern. Ich möchte aber vorher noch einen klitzekleinen Umweg machen, Asterix. Ja, das sollten wir ihm gönnen. Ja, Obelix hat mit den Römern noch eine Rechnung offen. Admiralsgaliere in Sicht! Schon wieder? Die hatte ein irres Tempo drauf. Aber was machen die denn da? Die rudern ja direkt in unser Lager hinein. Achtung! Die Galeere pflügt unter Obelix Ruderschlägen an Land. Kuckuck, ich bin's wieder. Ich hab euch doch versprochen, dass ich aufkreuze, wenn ich wieder groß und etwas stärker bin. Das ist der dicke Spinner. Lauf! Da gibt's nix. Obelix wird wohl immer ein großes Kind bleiben. Es sind eben die kleinen Freuden wie diese, die das Leben lebenswert machen. Kurz darauf feiert das Dorf der Unbeugsamen die Wiederkehr seiner Helden. Insbesondere die des einen, der seine Form wiedergefunden hat, die, wie man weiß, lediglich etwas stärker entwickelt ist. Nicht mehr als vier Wildschweine, Obelix. Sei vernünftig. Du bekommst bloß wieder Albträume. Keine Sorge. Ich hab noch so viel nachzuholen. Und die Meuterer? Sie scheinen nun eine neue Heimat gefunden zu haben, mein lieber Miraculix. Die einzige wirkliche Heimat für mich ist die gallische Erde unter unseren Füßen, mein lieber Majestix.